1. Ersoltuk kein Gotzenbilder, Schnitzbilder oder Bildstein an Fertigen und SIE nicht in Ihrem Land aufstellen, MUG darver niederzuwerfen, denn ICH bin der Herr, EUA Gott. 2. Mein Sabbat sollte halten und mein Heiligtum ehren, ICH bin der Herr. 3. Wenn meinen Satzingen folgt, mein Gebot beachtet und danach handelt. 4. Dann wird ICH Jugs erreichten Zietregen senden, so dass das Land seinen Ertrag liefert und die Baum auf dem Feld eier Frucht trägen. 5. Your Dreschzeit wird bis Weinlis dauern und die Weinlis bis Saatzeit, so dass reichlich Brot zu essen hat und sicher in Ihrem Land wohnen konnt. 6. ICH wird Frieden im Land schaffen, so dass Juk one Furch niederlegen konnt, ICH wird die Raubtier aus dem Land entfernen, und kein Schwert wird in EU a Land eindringen. 7. Wird it you feinde in die Flucht schlagen, so dass SIE vor Juk durch das Schwert fallen. 8. Fünf von Juk werden hundert feinde in die Flucht schlagen, und hundert von Juk werden zentausend in die Flucht schlagen, so dass your feinde vor Juk durch das Schwert fallen. 9. ICH word Juk zuge want sein, Juk fruchtbar machen und your Saal meren, und ICH word meinen Bund mit Juk in Kraft treten lassen. 10. Word it so viel alt get raid aus früheren Ernten haben, das is wegrammen must, Platz für die new Ernte zu schaffen. 11. ICH word main wohnung unter Juk nemen und Juk nicht verabschuen. 12. ICH word unter Juk sein, EUA Gott sein, und assault mein Volk sein. 13. ICH bin der Herr, EUA Gott, der Juk aus Ägypten herausgeführt hat, damit nicht lange eier Sklavenzeit, ICH zerbrach die Jochstangen, die Juk belasteten, und ließ Juk aufrecht gehen. 14. Wenn mir aber nicht gehorcht und dies Gebot nicht vollständig befolgt. 15. Wenn mein Satzingen verachtet und mein Rechter blend, so dass mein Gebot nicht befolgt und somit meinen Bund brecht. 16. Dann wird ICH Juk insprechen behandeln und schrecklich Strafen über Juk bringen, Aussehring und Fieber, die your Organ truben und EUA Leben dahinschwinden lassen. Wordet Juren Samen vergeblich sehen, denn your Feinde werden dienten verzehren. 17. ICH word mich gegen Juk wenden, so dass von Juren Feinden geschlagen wordet und vor ihnen fliehen must. Your Feinde werden Juk unterjocken und wordet fliehen, selbst wenn Juk niemand verfolgt. 18. Und wenn mir trotz alledem noch angehorsam seid, word ICH Juk wegen Juresunden siebenmal harte bestrafen. 19. ICH word Juren hoch mutigen stolz brechen und Juren Himmel y eisen und Juren boden y machen. 20. Dann wordet Juk vergeblich anstrengen, der Boden word Juk keenen Ertrag geben, und die Baum im Land werden kein Frucht trägen. 21. Wenn Juk mir weiterhin widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, word ICH Juk siebenmal mehr bestrafen, y es your Sunden verdien. 22. ICH word Raubtier unter Juk senden, die Juk your kinder berauben, EUA vetoten und your Bevölkerung reduzieren, so dass your Strassen veroden. 23. Und wenn Juk de Dirch nicht von mir belehren last, sundern Juk mir weiterhin widersetzt. 24. Dann wird auch ICH me gegen Juk wenden und Juk meinerseits siebenmal wegen Ure sunden bestrafen. 25. ICH word ein Schwert über Juk bringen, das den Bruch des Bunds rächen soll. Wenn Juk dann in your Stad Tizu ruxiert, word ICH die Pest unter Juk senden, und word it in die Hand Ure Feinde fallen. 26. When ICH Juk die Versorgung mit Brotensi, werden zen Frauen in einem einzigen Ofen Brot für Juk backen und es Juk abgugen zu teilen, so dass zwar est, aber nicht sat wordet. 27. Und wenn mir trotz alledem angehorsam seid und Juk mir widersetzt. 28. Dann wird auch ICH me in meinem Zorn gegen Juk wenden und Juk siebenmal wegen Ure Sunden bestrafen. 29. Wordet das Fleischur son und das Fleischur Tochter essen müssen. 30. ICH word your hohen Heiligtümer verwüsten und your Sonnensohlen zerstören, your Leichen word. ICH auf die Trümmer your Gotzenbilder werfen und Juk verabschuen. 31. Your Stadti word ICH zu ruinen machen und your Heiligtümer verwüsten, und ICH word den Wolgfolgen Jerich your Opfer nicht mehr annehmen. 32. ICH selbst word das Land sover wusten, das your feinde, die sich darin niederlassen, darüber entsetzt sein werden. 33. Uke aber word ICH unter die Volker zerstreuen und das schwert hinter uke herzihen, eue Land soll zer wust und your Stadti zu ruinen werden. 34. Dan word das Land sein Sabbatjahr nachholen, solange es verodet liegt, warinder im Land your feinde side. Das Land word Ruhe haben und sein Ruhezeiten geniessen. 35. Solange es verodet liegt, word es Ruhe haben, die Ruhe, die es waren der Vorgeschrieben in Sabbatzeiten nicht hat, als er noch darin wohntet. 36. Den Überliebenden unter Uke word ICH in den Landen ihre Feinde den mitnehmen, so dass es ihr schon das Geräusch eins Wehenden Blatz in die Flucht jagt. Sie werden fliehen, als ob sie vor dem Schwert fliehen, und stürzen, obwohl niemand sie verfolgt. 37. Sie werden übereinander stolpen, als ob sie vor dem Schwert fliehen, obwohl niemand sie verfolgt, und werdet vor ihren Feinden nicht bestehen können. 38. Werdet unter den Wolken umkommen und das Land ihrer Feinde werdet euch aufzehren. 39. Die Überliebenden unter Uke werden in den Landen ihre Feinde wegen ihre eigenen Schulden auch wegen der Sünden ihre Vate dahinschmachten. 40. Wenn sie dann ihre Schulden die should ihre Vate bekennen, namlich die untrue und den widerstand, den sie mehr entgegen gebracht haben. 41. Weshalb auch ICH mit ihnen widersetzend sie in das Land ihre Feinde bracht, j, wenn sich dann ihr Herz hose demütigt und sie die Strafe für ihr Schulden nehmen. 42. Dann word ICH mehen meinen Bund mit Jacob erinnen, ebenso und meinen Bund mit Isaac und meinen Bund mit Abraham, und ICH word mich auch in das Land erinnern. 43. Das Land muss jedoch von ihnen verlassen werden und sein Sabbatjahr nachholen, waren des nach ihrer Entfernung verodet liegt. Sie selbst müssen die Strafe für ihr Schuld tragen, weil sie mein Rechte verworfen und mein Satzungen abgelehnt haben. 44. Doch selbst wenn sie im Land ihrer Feinde sind, wird ICH sie nicht verworfen und nicht so sehr verabschuen, dass ICH sie vollständig vernichte und meinen Bund mit ihnen brech, denn ICH bin der Herr, Gott. 45. ICH word mich zu ihrem Wollen den Bund mit ihren Vorfahren erinnern, die ICH vor den Augen der Volker aus Ägypten herausgeführt habe, Gott zu sein, ICH, der Herr. 46. Die sind die Satzungen, Rechter und Weisungen, die der Herr auf dem Berg Sinai durch Mose gegeben hat, damit sie's Wischen immer den Israeliten als verbindlich Regeln gelten sollten.